Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Aber Domian ist nicht im Fernsehen zu sehen. Ich weiß nicht, ob Domian im Fernsehen zu hören ist. Ich begrüße euch mal ganz einfach, ihr Radiohörer auf jeden Fall. Ihr seid ja da, hoffe ich. Und vielleicht hört man uns im Fernsehen ja auch. Also wir haben heute Nacht, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, eine offene Sendung. Jetzt läuft ein Notprogramm im Fernsehen, sehe ich gerade. Rock und Pop steht da nonstop. Egal, wir machen mal ein bisschen weiter oder fangen an hier im Radio, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, 0800 5678 110. Rainer ist der Erste, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen, grüß dich. Dein Thema? Mein Thema ist diese Penisverkrümmung, die du vorgestern auch schon auf Sendung hattest. Ja. Von dem 19-Jährigen, der meinte, durch Onanieren dies bekommen zu haben. Meinte er, Das stimmt aber leider nicht. Was heißt leider? Ja, es ist nun mal so, weil ich habe auch früh angefangen zu onanieren, sage ich jetzt mal so, und dadurch kann es nicht kommen. Ja, woher denn? Das ist eine Männerkrankheit, die kann jeden betreffen. Mhm. Ne, und die Wissenschaft ist also noch nicht so weit, um sagen zu können, wo es eigentlich herkommt. Mhm. Bei ihm hatte ich eigentlich eher den Eindruck, er sagte, dass er... Ach, wir sind im Fernsehen. Nee, sind wir wieder weg. Richtig auch, ja. Ach, rein in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Mittwochnacht, ihr seid am Zug mit euren Themen. Ruft mich ganz einfach an, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Da war der Teufel gerade wieder in unserer Technik. Keiner weiß warum, aber jetzt sind wir alle zusammen und das ist schön. Ich bin bereits verbunden mit Rainer und Rainer ist 40 Jahre alt. Rainer nimmt Bezug auf einen Anrufer vorgestern, der von einer Penisverkrümmung gesprochen hat. Und der Anrufer, formulierte die Sorge oder die Annahme, dass diese Penisverkrümmung aufgrund seiner Onanie-Praktik kam, überhaupt vom Onanieren kam. Ne, Rainer, so war's. Ja, ist richtig, hat er gesagt. Genau. Ne? Und du, fang doch mal von vorne an, damit alle jetzt mitkriegen, was du sagen möchtest. Also pass auf, diese Penisverkrümmung ist eine reine Männerkrankheit. Ja, die Frauen können das schlecht kriegen. Ja, stimmt. Ist richtig. Die tritt normalerweise erst im Alter von circa über 50 Jahren auf. Wie bitte? Das kann man später auch noch kriegen? Ja, sicher. Das kann jeder kriegen. Wie? Dann wird das Ding plötzlich krumm? Ja, das geht über Nacht, so wie bei mir. Gott bewahre, wie über Nacht? Du warst morgens auf und er ist krumm? Richtig. Ich habe also die Morgenerektion gehabt und es war direkt eine Veränderung. Ich gehe nicht mehr schlafen. Nee, ist eine Tatsache. Nee, im Ernst? Das ist ein Schock. Du bist ja in meinem Alter, 40 Jahre alt. Ja, deswegen. Und du bist morgens aufgewacht und er war krumm? Ja. Wie krumm? Ja, also derbe, gesagt vor 45 Grad so, in der Mitte abgeknickt. Ach, wir hören ja immer hier Sachen, von denen man anfänglich sagt, das kann doch gar nicht sein. Das habe ich noch nie gehört. Ja doch. Wie, und dann hast du ihn gesehen und er war ganz krumm, das muss doch für jeden Mann ein Oberschock sein. Ja, aber sicher doch. Was hast du gemacht? Ja, ich bin zum Urologen, ne? Mhm. Ja, und der wusste sofort, was los war, hat sie das angeguckt. Mhm. Na, er sagt, Medikamente helfen nicht, sie haben schon genug ausprobiert. Mhm. Dann hat er mir Spritzen da reingespritzt. Mhm. Kam sehr gut. Glaube ich, ja. Sehr schön. Ohne Ende. Ja. So, dann musste ich ein halbes Jahr warten. Hat aber nichts gebracht. Da habe ich Bestrahlungen bekommen. Bestrahlung, damit er wieder gerade wird? Ja, direkt darauf. Mhm. Ja? Mhm. Und hat auch nichts gebracht. Mhm. So, dann habe ich mir eine Weisung zum Klinikum geben lassen. Mhm. Ja, dann bin ich dahin. Und was sie da mit mir gemacht haben, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, sage ich ganz ehrlich. Da haben die mir jeweils eine Kanüle durch die Eichel in die Schwellkörper reingeschoben, nicht durch die Öffnung, durch die Eichel durch. Mhm. Na? Ja. So, haben den künstlich irrigieren lassen, ja. Haben da Kontrastmittel reingespritzt und haben den aufgepumpt. Mhm. Ich habe jeden Moment gedacht, das Ding fliegt mir um die Ohren. Mhm. Das ist eine Tatsache. Mhm. Naja, dann haben die das also als fotografiert, um zu sehen, wo diese Verhärtungen sind. Mhm. Na? Also es geht um Verhärtungen, die das bewirken. Verhärtungen. Mhm, ja. Kann ich dir kurz was zu erzählen, wenn du möchtest? Nee, erzähl erstmal weiter, wie es dir ergangen ist. Ja, pass auf. Auf jeden Fall, Warte jetzt, Moment. Also die haben da aufgepumpt, die haben da Flüssigkeit. Egal, du musst es jetzt auch nicht genau erzählen, was sie aus dem Krankenhaus mit dir haben. Was haben sie letztendlich denn gemacht, damit er wieder gerade, schön gerade ist, wie sich das gehört? Gar nichts. Wie, er ist heute noch krumm? Er ist heute noch krumm, das ist mittlerweile 2 Jahre her. Und man kann nichts dagegen unternehmen? Doch, man kann was unternehmen. Was denn? Und zwar kann man diese Bezirke, sag ich mal, diese verhärteten Bezirke, die kann man also rausoperieren, mhm, und nimmt dann von irgendeinem anderen Körperteil Haut und pflanzt die da ein. Das macht der Mikrochirurg. Mhm. So, aber das ist nicht die gleiche Haut. Weil, mhm, du hast im ganzen Körper nicht diese Haut, sag ich mal, wieder um den Schwellkörper drum herum, nicht wahr? So, die Operation wird gelingen. Mhm. Nur wenn du irgendwann mal eine Erektion bekommst und die Haut hält das nicht, diese normale Körperhaut, und die reißt, dann hast du einen Penisbruch und dann stehst du ganz schön dumm da. Ja, aber da gibt es doch wahrscheinlich Methoden in der Chirurgie, das zu verhindern, oder? Zu verhindern? Dem vorzubringen, ja. Ich bin kein Mediziner, ich weiß es nicht. Was hat man dich ja nicht beraten, was man da machen kann, was man tun sollte auch jetzt in dem Fall? Ja, pass auf. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar diese Verhärtungen, sag ich mal, mit Laser zu zerstören, also zu erweichen. So, und da suche ich verzweifelt hier in der Bundesrepublik eine Klinik, die darauf spezialisiert ist. Weil operieren lasse ich mich auch nicht, weil ich habe mich sehr lange mit dem Arzt danach unterhalten. Also wir haben ja viel, viel, viel Krankenhauspersonal, die uns nachts hier zuhören. Vielleicht gibt es ja in Deutschland irgendeine Klinik, die das praktiziert. Und jemand dort schaut uns zu heute Nacht. Der möge bitte hier zu uns hinwachsen. Das werden wir gerne nicht weiterreichen. Wieso hat der Arzt davon abgeraten zu operieren? Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich immer noch eine Erektion bekomme. Normalerweise kann man auch impotent dadurch werden. So, Verkehr ist ungefähr 50% noch, sag ich mal, durchführbar. Nicht wahr? Der Penis verkleinert sich aber im erigierten Zustand, weil der Schwellkörper sich nicht mehr richtig ausdehnen kann. Mittlerweile habe ich schon 6 Zentimeter verloren. Das ist auch schon eine ganze Menge. Also du erzählst uns hier wirklich Horrorgeschichten. Nee, das ist eine Tatsache. Ja, ja. Na? So, auf jeden Fall sagte er mir, solange ich noch eine Erektion bekomme und er nicht im 90-Grad-Winkel steht, möchte er es nicht operieren. Weil die Chance steht 50-50, dass es klappt. Ich meine, okay, er macht es gerne, er operiert es mir gerne, hat er gesagt. Wie genau ist der Winkel jetzt im Moment? Ungefähr 45 Grad. Ja. Na? So, er sagte auf jeden Fall zu mir, es kann passieren, dass ich zu den 50% gehöre, bei denen die Operation gelingt und alles wieder normal ist, oder ich danach aber impotent bin. Also, du suchst jetzt eine Klinik, die diese Lasermethodik drauf hat. Richtig. Und würdest dich da auch behandeln lassen. Ganz ich glaube allerdings, um nochmal Bezug zu nehmen auf den Anrufer von vorgestern, dass das ein anderer Fall ist. Ich glaube, dass das eine normale, gewachsene Penisverkrümmung ist, die, soweit ich informiert bin, relativ einfach chirurgisch aufzuheben ist. Dein Fall, sowas habe ich noch nie gehört. Ich finde auch seltsam, wenn das eine Verhärtung ist, wie du sagst, ne? Dass die über Nacht plötzlich dann sichtbar wird. Das nennt sich IPP, das ist Induratio Penis Plastica. Und über Nacht kommt das dann zum Zuge, zum Tragen. Wie fürchterlich. Manchmal dürfte man solche Sachen gar nicht erfahren. Umso mehr Angst hat man ja, dass es einem auch selbst passiert. Also, Rainer, ich verspreche dir auf jeden Fall, wir versprechen dir, wenn sich bei uns irgendein Klinikum meldet, ein Krankenhaus, die das praktizieren, kriegst du sofort die Adresse und die Telefonnummer. Mit Laserbehandlung. Mit Laserbehandlung, genau. Ja, das wäre toll. Das wäre sehr schön, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Jörg. Tschüss, Rainer. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, das könnt ihr kostenfrei 0800 5678 111. Es gibt heute viel Post, und die habe ich so ein bisschen aufgeteilt. Zwischen den Gesprächen fangen wir doch mal gleich hier mit dem ersten Mail an. Das erste Mail ist gekommen von Michael. Und Michael schreibt, liebes Domian-Team, gibt es eine Selbsthilfegruppe der Hase-Cäsar-Geschädigten in Deutschland? Hintergrund ist folgender. Seitdem ich die Sendung mit dem Hasen-Cäsar bei euch gesehen habe, kann ich die Phobie der Anruferin wirklich nachempfinden. Die Cäsar-Stimme hat etwas ungeheuerlich Bedrohliches. Vielleicht gibt es auch noch Leute, die früher die Sendung sahen und heute noch darunter leiden. Lieber Michael, ich weiß nicht, ob es eine Selbsthilfegruppe gibt. Wenn es eine gibt oder sich irgendwo gründet, werden wir mit Sicherheit die Ersten sein, die davon erfahren. Und wir werden dich informieren. Helga zum Hofe hat einen sehr formales Schreiben hier an uns geschickt, und da steht, betrifft Doppelpunkt Ihre Sendung Domian, und dann geht es los, ohne Anrede. Ab sofort ist die Sendung Domian von unserem Programm gestrichen worden. Die Sendung vom 12.02.2000 um 1 Uhr hat ganz deutlich gezeigt, dass der Moderator seine Gesprächspartner nicht fair behandelt. Selbstverständlich kann er seine Meinung äußern, aber einem Anrufer, der zu erkennen gab, dass er nicht für Stefan Raab ist, das Wort abzuschneiden und einem anderen, der Stefan Raab gut gefunden hat, eine Sprechzeit von fast 10 Minuten zu geben, ist meiner Meinung nach unverschämt. Das meint Helga zum Hofe. Laura, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Abend, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist SM-Beziehungen. Fernbeziehungen? SM-Beziehungen. In einer devot-dominanten Beziehung lebe ich. Wir sind SMler. Ich hatte auch schon mal zu dem Thema bei dir angerufen. Es ging da Sex an ungewöhnlichen Orten, Parkplätzen und so weiter. Aber darüber wollen wir uns jetzt nicht unterhalten. Nein, darüber möchten wir uns nicht unterhalten. Nur das war auch das Thema, wozu ich angerufen habe. Ja. Und damals ging es ganz einfach darum, dass ich in einer Beziehung lebe, eben halt in einer SM-Beziehung. Mhm. Mein Partner Bi ist und ich ebenfalls auch Bi veranlagt sind. Bist du devot? Ich bin devot veranlagt. Er ist dominant veranlagt. Und zu dem Zeitpunkt damals hatte er ein Problem, dass ich eben halt was mit Frauen mache und er eben halt das Recht hatte, aber was mit Männern zu machen, sofern er wollte. Mhm. Mein Problem ist jetzt einfach, wir haben eine Beziehung zu einem Paar, die sind auch eben halt SMler. Sie ist devot veranlagt, er ist auch dominant veranlagt. Wir machen auch mit diesem Paar öfters was. Mhm. Wir gehen in Clubs und machen auch so Sachen wie zum Beispiel nach Berlin in gewisse Clubs zu fahren. Mhm. Und jetzt möchte mein Partner mich bei ihm in Erziehungsurlaub geben am Wochenende. Bei dem Pärchenmann. Genau. Bei dem anderen genau. Mann. Wie lustig sich das immer anhört. In Erziehungsurlaub. Richtig. Also dein Mann will dich jetzt ausleihen, ne? Ganz genau. Damit du ordentlich mal rangenommen wirst. Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Rannehmen zu tun hat, aber ich denke mal eher, das ist eine Kopfsache. In Erziehungsurlaub. Was würde denn dann mit dir an dem Wochenende bei diesem anderen Mann passieren? Bei dem eigentlich alleine oder mit dem Pärchen zusammen? Nein, bei ihm alleine. Die Frau wird zu uns kommen. Achso, das ist so ein Austausch quasi. Ganz genau. Also ein Frauenaustausch. Ganz genau. Ein Austausch der devoten Frauen. Ganz genau. Ein Austausch der bisexuellen devoten Frauen. Ganz genau. Richtig verstanden, ne? Das ist ganz genau richtig. Willst du denn zu dem anderen Mann? Ich Laura? Sag mal, mit dem Pärchen an sich zusammen zu viert haben wir öfter schon was miteinander gemacht. Wir kennen uns schon seit 3,5 Jahren. Nur das Problem ist für mich ganz einfach da einzuschätzen, wie ist ein Mann, wenn er praktisch mit mir alleine ist. Weil das ist eine ganz andere Situation für mich. Aber du kennst den anderen doch. Ich kenne ihn schon, nur ich weiß ja nicht, wie er gegenüber mir ist, wenn ich mit ihm alleine bin. Aber er ist gegenüber dir ganz okay und fair, wenn ihr in der Gruppe seid. Das ist richtig. Das ist okay. Nur für mich ist das Problem ganz einfach, mit der Situation an sich kopfmäßig klarzukommen, was mich da erwartet. Aber du bist devot und du hast überhaupt nichts zu melden, Laura. Zu melden habe ich sicherlich nichts, aber Gedanken kann sich jeder Mensch, denke ich mal, machen. Du gehst da, wenn dein Mann, dein Freund das sagt, dann hast du da hinzugehen. Und das ist richtig. Ja? Aber ich sag, da gibt es keine Widerworte. Nee, Widerworte gebe ich um Gottes Willen nicht. Siehst du mal. Aber jetzt im Ernst, ich habe ja nun sehr viel hier schon über allen möglichen Sexkram gelernt und auch, ich glaube, eine ganze Menge über SM. Und die Grundregel ist dabei SM, dass man einen Code hat miteinander, eine Vereinbarung. Wenn man nicht mehr will, dann sagt man das und das und dann ist Schluss. Das ist richtig. Ne, das aber ich denke mal, so kopfmäßig ist sicherlich eine Situation, wo man irgendwo mit klarkommen sollte. Nur das Ungewisse, das ist schon etwas komisch, ja. Aber ist das nicht auch das, was dich devotes Mädchen so ein bisschen antörnt? Anhören tut dann das sicherlich. Ja, ne? Und wenn es dir zu viel wird und zu herbe wird, dann sagst du einfach, ich weiß nicht, was sagt ihr, was ist in euren Kreisen üblich? Ich denke mal, da kenne ich keine Grenzen großartig. Aber du könntest signalisieren hier so, das möchte ich jetzt nicht mehr oder ich möchte überhaupt nicht mehr und ich gehe nach Hause. Das zumindest kann ich das, wenn wir zu viert zusammen sind. Ich hoffe, dass ich das auch kann, wenn ich mit ihm alleine bin. Ja gut, das müsstest du schon vorher mit ihm vereinbaren. Das ist richtig, klar. Aber irgendwo ist das eine Angst oder ist es nur so ein... Ja. Also schon ein Kribbeln und eine Angst und eine gewisse Unsicherheit. Was könnte dir denn schlimmstenfalls bei ihm passieren? Das macht Angst ja aus, dass man auch eine konkrete Vorstellung hat von Angst. Ich muss sagen, gerade in dem SM-Bereich und in der sexuellen Hinsicht bin ich eigentlich schon sehr aufgeschlossen. Das heißt, du bist... ich arbeite auch nebenbei in einem Domina-Studio. Also aufgeschlossen können wir auch übersetzen mit sehr versaut. Ja, eigentlich schon, ja. Mit deinen zarten 24 Jahren, Laura. Oh Mann. Ja, also was macht dir Angst aus? macht schon Angst, aber ich denke mal, es gibt sicherlich gewisse Dinge, die mag ein Mensch und die mag ein Mensch vielleicht nicht. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die ich vielleicht noch ausprobieren möchte und die ich mit meinem Partner noch nicht ausprobieren möchte. Nee, konkrete Antwort auf konkrete Frage. Vor was hättest du Angst? Was stellst du dir vor? Ich hätte Angst vor Nadelungen. Nadelungen? Nadelungen. Nadeln. Aha. Das heißt, das sind Dinge, die mag ich nicht unbedingt. Gut, das kann man doch früher klären. Du sagst, ich möchte das nicht. Nadelungen. Heißt, dass man mit Nähnadeln oder so? Nee, um Gottes Willen. Nein, mit was denn sonst? Das mit Stricknadeln. Das ist genauso wie ein Piercing. Und da, die steckt man irgendwo rein oder so? Ganz genau. Und wie dünn sind diese, wie fein sind diese Nadeln? Das sind sehr feine Bronnen, ganz genau wie Fischspritzen auch. Ach so. Subkutannadeln. Und wo steckt man diese Nadeln rein? Zum Beispiel in die Brustwarzen im Genitalbereich. Und blutet das dann nicht? Das blutet nicht, nein. Das blutet nicht. Das sind so Nadeln wie bei der, ich kenn's von der Akupunktur. Da ja, so ungefähr subkutane Nadeln. Aber die müssen natürlich schön desinfiziert sein, ne? Ja, die sind ja eigentlich steril eingepackt. Die sind steril eingepackt, ja. Mhm. Das sind so Dinge, wo ich dann doch schon sagen würde, das ist nicht so meine Richtung. Mhm. Hast du dich denn mit der anderen Frau mal kurz geschlossen? Will die denn überhaupt zu deinem Mann kommen? Die kann ihn eigentlich sehr gut leiden, ja. Aha. Also die hat da keine Bedenken? Sie hat da schon mal Erfahrungen mitgemacht. In dem Bereich, sie hatte da auch mal einen dominanten Herrn in ihrer Beziehung kennengelernt, wo sie da mal eben halt dieses auch schon ausprobiert hatte. Nur bei mir ist das, wie gesagt, das erste Mal. Hast du mit ihr gesprochen darüber? Wir mögen uns sehr, wir haben auch miteinander eine Beziehung. Mhm. Ne? Ihr Frauen auch? Ja, richtig. Mhm. Wie ist das? Das habe ich gerade am Anfang nicht richtig gecheckt, was du gesagt hast. Ja, sind die Männer jetzt... Halt ja, ist klar. Die Männer jetzt auch ein bisschen, oder? Die Männer auch, ja. Ah ja, also es geht rundherum, ne? Ja, eigentlich schon. Rudel, sagt man da sogar, ne? Das finde ich eigentlich nicht so schön. Nein. Auch überhaupt nicht schön, was sage ich denn hier alles? Wie stellt man sich dann so, wir Normalbürger, wir Spießer? Du bist kein Spießer. Doch. Wie hat man sich denn dann so ein Wochenende vorzustellen? Du fährst dann dahin zu deinem dann Wochenendherrn. Genau, ich werde da abgeliefert oder hingebracht. Ja, genau, du wirst abgeliefert. Haben die ein Haus oder eine Wohnung? Wie ist mein Haus. Ja, mein Haus sogar. Bist du dann ganz alleine mit dem oder gibt es da noch irgendwie Personal oder Kinder oder was ich weiß? Es gibt keine Kinder, es gibt nur einen Hund. Ja, das ist ja schon immer okay. Was, nimm mal an, Samstagmittag wirst du abgeliefert? Die Laura steigt aus dem Auto. Ja, was passiert dann? Nett bekleidet. Schon nett bekleidet? Ja. Mhm. Also nicht im ollen Jogginganzug? Nein, schon eher dann im Latexkleid mit Corsage oder ähnlichem. Wow, und das Samstagmittag. Ja. Das zieht einem natürlich gleich die Schuhe aus. Das ist richtig. Ja, dann steige ich vielleicht da aus und dann habe ich mich dann erstmal so zu verhalten wie eine Sklavin. Ja. Was könnte passieren? Was meinst du, was könnte er zu dir sagen? Hier geh erstmal in den Keller und schrubb die Kohlen oder sowas? Nee, das denke ich mal nicht. Vielleicht dürfte ich ihn erstmal nicht anschauen. Mhm. Er ist doch schon ziemlich streng und er ist auch wirklich ein SM. Ja, da kommt aus Berlin, also von daher. Die Berliner sind die schärfsten, ne? Ja. Ja. Haben die ein, die haben wahrscheinlich auch ein Studio in dem Haus dann, ne? Ja, das also haben wir auch. Das habt ihr auch. So, dann könnte sich das so aufbauen im Laufe der Stunden. Ja, ich denke mal, erst ein wenig kribbeln und warten, was da kommt. Und ja, wer weiß, vielleicht kettet er mich an und lässt mich so liegen erstmal. Mhm. Das könnte passieren, dass er dich ein paar Stunden liegen lässt, ne? Das kann natürlich passieren, aber ich denke mal, das macht einen auch geil, ne? Das macht... Also wir sollten vielleicht gar nicht so viel spekulieren. Ich höre schon aus deiner Stimme, dass du gewisse Bedenken hast, aber du wirst da hingehen, das weiß ich. Ja, die Voraussetzung ist, dass er doch irgendwann doch mal eine dritte devote Frau dabei haben möchte. Wie kann das sein, dass er an dem Wochenende noch eine Frau dazu holt? Das kann ganz gut möglich sein, dass ich dann vielleicht eine suchen muss. Was wir machen, Laura? Wir beide unterhalten uns ganz einfach nächste Woche Montag nochmal. Können wir gerne machen. Ne? Und dann kannst du uns genau schildern, was da passiert ist. Sofern ich dann noch reden kann. Ja, also wir kriegen das schon hin. Und wenn du da vor lauter Stöhnen heiser bist oder so, dann macht's das noch interessanter für uns. Na gut. Und wir spekulieren das ganze Wochenende alle, wie es dir ergeht. Na gut. Ja. Also, das ist hiermit abgemacht. Mein Redakteur, der Wolfgang Schwilkowski, wird dich anrufen. Alles klar. Und dann sind wir am Montag wieder zusammen hier auf dem Sender. Alles klar, Domian, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, wir sind sehr gespannt. Gut, tschüss. Ciao. Jetzt geht es weiter mit, frage ich mit Gabi. Und Gabi ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Gabi, was ist dein Thema? mein Thema ist der Tod meines Mannes vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten? Mhm. Ist er plötzlich gestorben? Ja, er hat einen Schlaganfall gehabt. Wie alt war er? 49. 49. Mhm. Und lag dann noch 3 Wochen auf der Intensivstation und ist dann dort halt an einer Lungenembolie verstorben. Mhm. Aber das ist recht plötzlich passiert, ja. Man hört ja von Schlaganfallpatienten ganz unterschiedliche Dinge. Einmal rappeln die sich wieder auf und können fast ein normales Leben führen. Mhm. Oder es endet dann halt so, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ist dein Mann nochmal zu Bewusstsein gekommen? Also mein Mann, der ist nachts, als das passierte, hat eine Linksseitenlähmung gehabt und auch eine Sprachstörung. Aber die Sprachstörung, das ließ dann halt relativ schnell wieder nach, dass er halt sich auch wieder äußern konnte. Mhm. Und als er ins Krankenhaus kam, da war es so, dass er auch die linke Seite wieder bewegen konnte. Er konnte den Arm schon wieder heben, er konnte das Bein schon wieder anwinkeln. Und im Laufe des Vormittags hat er halt eine Hirnblutung dazu bekommen. Und das war halt so der... Und die hat er im Krankenhaus bekommen? Die hat er im Krankenhaus bekommen. Dem konnte man nicht vorbeugen? Mhm. Das geht nicht. Na, das Problem war halt auch, dass mein Mann herzkrank war, dass er schon einen Herzinfarkt hatte vor 4 Jahren und dass man da halt nicht so eingreifen konnte mit dem Schlaganfall, wie man das gerne gemacht hätte. Mhm. Wenn das nur der Schlaganfall gewesen wäre und das Herz nicht gewesen wäre, dann oder die Herzkrankheit nicht gewesen wäre, hätte man auch ganz anders eingreifen können. Also ihr wart auch durch den Herzinfarkt mit der Großthematik Krankheit oder schwere Krankheit schon vertraut. Ja. Das war nicht so, dass euch das aus ganz heiterem Himmel getroffen hat. Nee, das nicht, das nicht. In der Nacht, es hat ihn im Schlaf ereilt oder wie ist er darauf auf? Wie hat er es selbst überhaupt gemerkt und wie hat er sich dann bei dir bemerkbar gemacht? Also er muss es gemerkt haben, denn er hat wohl versucht aufzustehen noch und hat wohl auch versucht, noch Nitro-Spray zu nehmen halt, weil er muss wohl gemerkt haben, dass es ihm nicht gut ging. Mhm. Das ist das Spray, was Herzpatienten nehmen. Genau, Herzpatienten nehmen. Und ist dann wohl auch aufgestanden und das muss wohl während des Aufstehens halt passiert sein. Und mit dem Schlaganfall und durch die Lähmung ist er dann natürlich zurück ins Bett gekippt und durch diese Erschütterung bin ich dann auch wach geworden und konnte dann auch gleich einen Notarzt rufen. Ja. Als diese Blutung, von der du gerade gesprochen hast, eingesetzt hat, hat er dann das Bewusstsein verloren? Ja. Mhm. Und auch nicht wieder erlangt? Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch gerade bei ihm. Wir konnten uns vorher halt noch ganz gut unterhalten und aber da hattet ihr ja schon gedacht, man hat es im Griff, ne? Genau. Und er trübte dann halt zusehends ein, sodass er halt verlangsamter wurde und schläfriger wurde und dann auch mit der Atmung aussetzte und beatmet werden musste. Und dann haben sie ihn ins künstliche Koma gelegt und haben ihn auch aus dem künstlichen Koma gar nicht mehr wach werden lassen können. Ne? Wie lange hat er dann in dem künstlichen Koma gelegen? 3 Wochen. 3 Wochen. Mhm. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, als Angehöriger einen nahen Menschen zu besuchen, der im künstlichen Koma liegt, mit der Sorge, wer weiß, werde ich ihn überhaupt nochmal bei Bewusstsein erleben. Genau. Also es war auch unheimlich gut. Er lag da auf der neurologischen Intensivstation und das ist so eine kombinierte Intensivstation mit internistisch und neurologischen Patienten, die auch sehr gut zusammengearbeitet haben. Die Internisten haben halt das Herz behandelt, die Neurologen dann den Schlaganfall. Und dann sind noch eine ganze Menge mehr Komplikationen halt auch aufgetreten, dass er dann noch eine Lungenentzündung bekam mit hohen Fieberschüben, was wir dann nicht so richtig in den Griff bekommen haben. Und Herzrhythmusstörung hat er noch zu bekommen und eine Herzschwäche. Also es kam alles zusammen dann? Kam alles zusammen, kam alles nacheinander. Und dann das Letzte war halt noch, dass er eine Beckenvenenthrombose bekommen hat, die Embolien halt gestreut hat schon vorher. Und dann halt eine ganz heftige Lungenembolie, woran er dann auch verstorben ist. Also du standst nicht vor der Frage, sollen wir die Geräte abschalten lassen? Gott sei Dank nicht. Das nicht. Wobei wir das auch vorher halt immer besprochen haben. Also wir haben da eigentlich sehr offen drüber geredet nach seinem Herzinfarkt. Und da hat er auch immer gesagt, was würdest du machen, wenn ich ohne Bewusstsein auf der Intensivstation liegen würde und mich nur noch Geräte am Leben halten würden, was würdest du denn dann machen, was würdest du denn dann sagen? Ich würde dann wahrscheinlich sagen, sie möchten die Geräte abstellen. Ja, das wollte ich auch nur von dir hören, hat er gesagt. Ich möchte nicht, dass ich unnötig gekühlt werde. Ne? Also wenn es denn soweit gekommen wäre, dann weiß ich ja, dass er das so gewollt hätte. Mhm. Habt ihr Kinder? Ich habe 2 Stiefkinder von meinem Mann aus erster Ehe. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet? 6 Jahre. Sechs Jahre. Mhm. Wie gehst du jetzt mit diesem Trauerschmerz um? Ist es 3 Monate weit her, sagst du? Das ist unheimlich schwer, ne? Mhm. Vor allem, wenn man das jetzt erst richtig verarbeitet, so die erste Zeit, da ist einem das alles noch gar nicht so bewusst. Mhm. Man denkt immer, er kommt nochmal wieder, ne? Mhm. Er ist halt jetzt, ja, er ist halt längere Zeit weg und es war ja vorher mit dem Herzinfarkt auch so, dass er 4 Wochen im Krankenhaus lag, danach gleich noch eine Anschlussheilbehandlung hatte und dass er dann halt 12 Wochen fast nicht zu Hause war. Mhm. Und das war halt jetzt auch so, dass ich so gedacht habe, naja, er war ja schon öfter mal im Krankenhaus, aber schon öfter mal längere Zeit weg, ne? Der kommt halt irgendwann wieder, ne? Wie alt sind deine Kinder? Der Große ist 22 und der Kleine in Häkchen, der ist 19, der geht noch zur Schule. Leben denn beide Jungs noch bei dir? Ja, beide bei mir. Hast du Hilfe durch die Jungs jetzt in der Trauer? Ja, wir schaffen das halt gemeinsam so, ne? Wir halten halt, ja, die erste Zeit war es ein bisschen schwierig, aber haben uns halt immer wieder hinsetzen müssen und miteinander reden müssen. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass wir es halt gemeinsam schaffen und dass wir auch sehr eng zusammenhalten. Mhm. So, ne? War denn das Verhältnis der Jungs, er war ja der Stiefvater, dein Mann, war das Verhältnis gut? Hatten die sich gut angenähert? Also mein Mann ist ja der leibliche Vater, ich bin ja die Stiefmutter, ne? Ach, du bist die Stiefmutter, ach so, jetzt verstehe ich. Ich habe es gerade missverstanden, genau umgekehrt, ja. Mhm, genau. Also wir haben uns immer super verstanden, ja. Dann ist die Frage jetzt andersrum, hast du dich mit denen, aber ja, dann... Ja. Ist halt, ich meine, ich wollte auch nie eine Mutterrolle übernehmen, weil dazu bin ich eigentlich auch noch viel zu jung mit 30 Jahren, ne? Aber... Stimmt auch, du bist 30 und wenn deine schon 22 ist, ja klar, ja. Aber wir haben uns eigentlich immer sehr gut verstanden, so. War überhaupt kein Problem, ne? Und es war auch überhaupt keine Frage für die Jungs, war es halt eine Frage, was passiert denn jetzt mit uns, weil du bist ja nicht verpflichtet, uns zu behalten. Mhm. Ne? Aber das war für mich überhaupt nie eine Frage, ne? Die bei mir bleiben halt. Ne? Hast du den Eindruck gehabt, in den letzten Tagen, als du ihn besucht hast und an dem Krankenbett standst, er im Koma, im künstlichen Koma lag, dass er vielleicht auch irgendwie dich noch wahrgenommen hat? Auf jeden Fall. Ja? Also man konnte das auf dem Monitor beobachten, dass er, wenn ich da war, dass die Herzfrequenz stieg, dass teilweise sogar die Temperatur stieg und dass er von der Atmung her auch anders geatmet hat. Also man hat das schon gemerkt. Ne? Aber er hatte die Augen zu. Die Augen zu, ja. Augen zu. Hast du ihn, wenn du zu ihm gekommen bist, hast du ihn angepackt, hast du mit ihm geredet auch? Angefasst, gestreichelt, einen Kuss gegeben, so wie man das halt auch sonst auch ganz normal halt damit umgegangen, auch mit ihm gesprochen. Ne? Ja. Als er damals so schwer krank war mit dem Herzinfarkt, ich glaube, zwangsläufig macht man sich da als Partner schon sehr real die Gedanken, was wäre, wenn? Wie hast du denn damals darüber gedacht, über diesen Fall, der nun eingetreten ist? Ja, da hat man sich auch damals schon Gedanken drüber gemacht, also sehr große Gedanken drüber gemacht, was ist, wenn er nicht, vor allem da hieß es ja auch immer, es könnte sein halt, dass sie einen Anruf kriegen und dass er halt dann, ne, dass er versterben kann, wenn er jetzt einen zweiten Herzinfarkt schiebt gleich danach, dann der würde tödlich ausgehen. Ne? Und das war halt so die ersten 5 Tage so, ne, wo es immer hieß, so, das ist halt sehr, sehr kritisch. Da habe ich mir auch schon immer sehr, sehr große Gedanken gemacht und wahnsinnige Angst gehabt. Und ich muss sagen, also wir haben, als er das alles wieder geschafft hatte und auch wieder rauskam, und es ging ihm ja die erste Zeit auch noch nicht gut, es ging ihm dann zusehends besser, so mit der Zeit, ja, aber so die erste Zeit, er konnte damit selbst auch nicht umgehen, so krank zu sein. Ne? Aber wir haben viel bewusster auch noch gelebt. Wir haben ohnehin schon immer sehr, sehr eine sehr glückliche Ehe geführt und auch sehr bewusst miteinander gelebt, aber danach halt noch viel intensiver. Ne? Aber es war halt immer, man hat sich schon so seine Gedanken gemacht, was ist denn, wenn das jetzt mal eintritt. Ne? Wie hast du die Beerdigung verkraftet? Das ging eigentlich, weil er hat immer gesagt, er möchte keine fürchterliche Orgelmusik. Ne? So, das war für ihn das Schrecklichste bei Trauerfeiern, diese furchtbare Orgelmusik. Und was habt ihr gemacht? Und wir haben das dann halt so mit einer Elektroorgel. Das Ave Maria hat er immer sehr, sehr gerne gehört und das hat er auch bekommen. Und er hat halt Marius Müller-Westernhagen sehr gerne gehört. Und da hatten wir halt ein Lied von Marius Müller-Westernhagen auf CD. Ne, das Lied Engel. Engel. Genau. Also es war eigentlich alles sehr schön, so wie es halt auch zu ihm passte. Also wie er es auch gerne gehabt hätte also genau. Wie es ihm auch gefallen hätte, ne? Genau. Kann man sagen. Wie denkst du jetzt? Hast du, ich glaube, wenn man in so einer frischen Trauer steckt, und die ist ja sehr frisch bei dir noch, kommen schon mal so Gedanken doch auf Zukunft? Du bist eine junge Frau, wie wird das Leben weitergehen? Ja. Wie denkst du darüber? Ja, noch ist es halt sehr schwierig. Er hat auch immer gesagt, wenn mir mal was passiert, du bleib ja nicht alleine. Ne? Das ist natürlich jetzt unvorstellbar im Moment, ne? Dass man sich da nochmal irgendwann jemanden... weiß nicht, ich meine, ich denke auch, das wird auf keinen Fall wieder so sein wie mit meinem Mann. Mhm. Sowas, ich denke, sowas erlebt man einfach nur einmal. Ne? So empfinden kann man nur einmal. Ne? Aber ich finde das sehr schön, dass er das auch so zu dir gesagt hat, weil ich glaube, dass das für die Trauernden, für einen Trauernden sehr hilfreich ist, sich nämlich immer an dem Gedanken festzuhalten und auch wieder selbst aufzubauen, wie hätte der Verstorbene es gerne für mich. Ne? Also wir haben da schon sehr offen drüber geredet, so, also da, keine Frage. Gab es denn schon auch mal Tage jetzt nach dem tragischen Unglück oder nach dem Ableben deines Mannes, dass du auch keine Lust mehr hattest zu leben? Ja. Also die ersten 3-4 Wochen ganz, ganz extrem. Mhm. Dass ich immer so das Gefühl hatte, ich will hinterhergehen, ich schaffe das alles nicht und ich kann nicht. Ne? Ich kann einfach nicht mehr. Mhm. So diese Tage gibt es jetzt auch ab und an nochmal oder diese Momente gibt es jetzt auch ab und an nochmal. Aber die werden jetzt schon ein bisschen weniger vermutlich. Ja, ne? Wobei ich muss auch sagen, also ich habe ganz, ganz liebe Eltern, ich habe eine ganz tolle Familie hinter mir, Gott sei Dank. Also du bist eingebunden und eingebettet. Ja, und ich habe halt auch ganz liebe Freunde, wo ich einfach sage, das kann ich erstmal meinen Eltern auch nicht antun, weil die leiden unter dem Tod meines Mannes schon wahnsinnig und wie würden sie denn damit umgehen? Die könnten damit nicht umgehen, wenn ich hinterhergehen würde. Ne? Ja, und du kannst das auch nicht deinem verstorbenen Mann antun. Auch nee, nicht, richtig, ne? Denn genau das hätte er mit Sicherheit nicht gewollt. Ne? Genau, genau. Aber die erste Zeit ist es halt so ein Gefühl, so man möchte hinterhergehen, man schafft das nicht. Ne? Liebe Gabi, möchtest du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprechen? Das wäre nicht schlecht. Ja, das ist der Peter heute Nacht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Und ich glaube schon, dass so nach einer gewissen Zeit ein gewisses Licht wieder erscheinen wird. Bin ich ganz sicher. Wenn das auch schwer ist, jetzt vielleicht sich vorzustellen, aber ich bin ganz sicher, dass das so ist. Und denk immer daran, wie er es gerne sehen würde wollen. Ne? Alles Gute, wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Tschüss, Gabi. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch, bevor wir jetzt die Pause machen, noch einen Brief vorlesen, in dem mir viel liegt. Es ist ein sehr trauriger Brief. Wir bekommen wirklich zuhauf sehr traurige Briefe und das ist für uns alle hier auch immer eine sehr schwierige Situation, damit umzugehen, weil wir das trifft einfach unsere Kapazitäten nicht richtig damit umgehen können. Das heißt, wir können nicht auf jeden Brief ganz detailliert antworten und vielleicht auch nicht die Hoffnungen erfüllen, die damit verbunden sind. Dieser Brief hier verbindet aber mit einigen Aussagen und Inhalten auch noch eine Bitte und deshalb möchte ich ihn vortragen. Er kommt von Joachim Asshoff aus Dortmund und er schreibt, Hallo Domian, vielleicht kannst du dich an mich erinnern. Wir haben Ende Januar zusammen telefoniert. Ich hatte mit dir über mein Thema Leben und Tod gesprochen, über meinen Gehirntumor. Ich hatte dir versprochen zu kämpfen für mich und meine Kinder. Ich wollte die Chemo und die Bestrahlung machen. Ich habe mit der Therapie angefangen und jetzt ist es so, dass ich übermorgen ins Krankenhaus gehe, wo ich operiert werden soll. Es wird eine sehr schwere Operation. Sie soll bis zu 6 Stunden dauern und ich habe fürchterliche Angst davor. Sie können mir nicht sagen, die Ärzte, ob ich die Operation überleben werde und wenn, welche Schäden ich zurückbehalte. Domian, in meiner Angst habe ich nun die beiden letzten Freunde von mir vor den Kopf geschlagen. Ich habe mich zurückgezogen und um mich geschlagen und sie tief verletzt. Diese Freunde heißen Elke und Christel. Elke war schon vor 2 Jahren für mich da, als ich den ersten Gehirntumor bekommen habe. Und jetzt ist keiner mehr da. Ich bin alleine. Aber ich bin es ja selber schuld. Domian, ich möchte dich bitten, dass du diesen Brief vorliest. Ich möchte mich bei Elke und Christel entschuldigen, denn ich weiß nicht, ob ich es selbst noch tun kann. Deshalb möchte ich dich bitten, es in meinem Namen zu tun. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke dir auch, dass ich mit dir sprechen durfte. Dein Joachim Asshoff. Diese Bitte habe ich hiermit erfüllt und ich hoffe, dass uns heute Nacht Christel und Elke, die in diesem Brief angesprochen wurden, auch zugeschaut haben oder zugehört haben. Jetzt haben wir 1.35 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. 36 und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne festes Thema. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden. Entweder per Telefon 0800 5678 111 oder per Fax. Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Und jetzt muss ich euch mal was zeigen oder beziehungsweise den Radiozuhörern etwas erzählen. Wir haben ein ganz tolles Päckchen bekommen. Ich habe das hier mal schon ein bisschen vorbereitet. So ein großes Päckchen. Apropos Postecke. Und einen sehr netten und schön geschriebenen Brief dazu von Rosita Frank aus Weisenheim am Berg. Und sie schreibt: Hallo Jürgen und das ganze Team, heute möchte ich mein Versprechen einhalten, das ich bei dir bei meinem Telefonat im November gegeben habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nachts die Sendung zu schauen und dabei die Blumen zu häkeln. Und natürlich erinnern wir uns alle an die Rosita, die so gerne häkelt. Und sie hat uns tatsächlich Blumen gehäkelt. Und das seht euch doch mal hier an. Die Radiohörer müssen jetzt mal ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Guckt euch mal so schöne Blumen an. Gladiolen sind das, glaube ich, gehäkelt. Mit einer Flasche dazu, da kann man die reinstecken. Sieht das nicht wunderbar aus? Also zum Beispiel eine Gladiole. Dann eine Rose, eine gehäkelte Rose. Rosita, du bist eine Zauberkünstlerin. Das ist ja ganz, ganz toll. Und, was haben wir noch? Ganz liebevoll eingepackt, damit die nicht kaputt gehen. Und noch eine weiße Blume, das sieht aus wie eine Nelke. Und die gelbe sieht aus wie eine Sonnenblume. Könnt ihr gut erkennen, ne? Hoffe ich. Liebe Rosita, vielen lieben Dank. Das stelle ich mir hier ins Studio an die Seite und bin immer erfreut, ob dieses Anblickes. Ich stelle es mal ein bisschen weiter hier um, dann stürzt es vielleicht doch zu sehr in der Kamera. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben uns sehr gefreut. Es geht weiter mit Samantha. Nee, Samantha. Das spricht man sicher deutsch aus. 7:50 Uhr, guten Morgen. Guten Morgen. Man sagt es deutsch, ne? Samantha, oder? Samantha, ja. Samantha. Ich grüße dich, was ist dein Thema, Samantha? Mein Thema ist, ich möchte gerne zu dem Thema Penis Variable, das heißt Muskelverhärtung des Penis, Abknicken des Penis, dazu gerne etwas sagen. Sehr gerne, das, was Rainer vorhin beschrieben hat. Weil ich das mit meinem Mann erlebt habe. Ja. Leider ist mein Mann verstorben vor einem Monat und da kann dazu nicht selbst Stellung nehmen, aber ich möchte gerne dazu etwas sagen. Mhm. Ich habe damit sehr viel mit meinem Mann gekämpft. Der hatte eine 60-prozentige Erknickung. Das ging, also das war sehr, sehr schlimm und er hat darunter sehr gelitten. Das war vor vier Jahren. Ist diese Verknickung bei ihm auch plötzlich eingetreten? Das ist nicht so sehr plötzlich. Das hat eigentlich damit angefangen, dass er schon vorher gerade, wenn er erregt war, Schmerzen hatte, aber die Schmerzen halt falsch gedeutet hat. Und plötzlich war eben dieser Knick da. Und das war dann so schlimm, dass dann auch keinerlei Verkehr mehr stattfinden konnte. Und wir haben dann alle möglichen Ärzte versucht und es wurde dann sogar von der Operation abgeraten, weil man sagte 1 zu 100, dass das also wirklich in Ordnung geht. Ist das wahr? Ich selbst habe in Brüssel gearbeitet bei der NATO und habe dann sogar über Amerika alles Mögliche versucht. Mhm. Und habe dann über das American Hospital in Washington die Adresse rausbekommen. In Deutschland gibt es einen sehr guten Professor Dr. Bauer in Tübingen, der die Laserbehandlung macht. Aha. Wurde bei meinem Mann auch gemacht. Und es hat ganz toll funktioniert. Es ist keine leichte Sache, es ist auch keine kurzfristige Sache. Es ist also so, dass man mehrere Behandlungen machen muss. Aber sie waren erfolgreich, diese Behandlungen. Bitte? Sie waren erfolgreich. Das heißt, wir sollten dich auf jeden Fall zusammenschalten gleich mal mit dem Rainer, dass du dem Rainer netterweise die Telefonnummer oder Faxnummer geben könntest. Kann ich gerne machen. Und danach war es dann wirklich in Ordnung? Es war wirklich in Ordnung. Er hatte auch keinerlei Probleme mehr. Also das war wirklich hundertprozentig in Ordnung. Ist diese Lasertherapie, ist die unangenehm, ist die schmerzhaft? Sie ist unangenehm, mhm. aber nicht schmerzhaft. Mhm. Und vor alle Dinge ist es so, man sieht den Erfolg. Mhm. Nach jeder Behandlung mhm. sieht man den Erfolg. Und wie lange hat die gesamte Therapie gedauert? Das war circa 8 Wochen. Ja, das geht ja dann auch noch, ja. wenn es dann danach wieder alles funktioniert. Es wird anfangs sehr kurzfristig die Behandlung gemacht mhm. und dann wird es also in 5 und 6 Tage dann gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, also das hat fantastisch funktioniert. Und ich habe dadurch auch andere Leute kennengelernt, die das auch gemacht mhm. bekamen. Und es war immer 100%ig in Ordnung. Also Samantha, ich danke dir sehr herzlich für den Anruf und für die Information. Und wie gesagt, wir stellen gleich die Verbindung her zwischen dir und Rainer. Das ist lieb. Und wenn hier jemand noch anfragt, wir geben dann gerne an denjenigen auch die Adresse weiter. Prima. Vielen lieben Dank auch an dich und alles Gute. Danke. Tschüss, Samantha. Auf Wiederhören. Wiederhören. Man ist dann auch geneigt, dann Samantha zu sagen. Und ich denke ja immer an Samantha Fox. Nein, ich denke natürlich nicht dann nur an Samantha Fox, sondern, naja, lassen wir das mal. Carmelina. Stimmt das? Ja. Carmelina. Carmelina, ja. 26 genau. Jahre alt. Ja, hallo. Woher kommt der Name denn? Ist aus Italien. Ein italienischer Name. Carmelina. Ja. Auch schön. Naja. Was ist dein Thema, Carmelina? Ich bin behindert, fast seit Geburt. Ja. Fast. Ich war 5 Monate alt, da haben die es gemerkt. Ich habe nicht verstanden. Ich war 5 Monate alt. Ja, da haben die Eltern... Da wurde diese Krankheit festgestellt. Was für eine Behinderung ist das denn? Eine Muskeldystrophie. Und wie? Eine progressive. Ja, und was bedeutet das für dich? Bedeutet das beispielsweise, dass du... Rollstuhl? Mhm. Also überhaupt nicht laufen, nicht stehen. Kannst du die Arme bewegen? Schwer. Mhm. Also ich habe zwar einen elektrischen Rollstuhl, mhm. aber ich kann nicht lange damit fahren. Mhm. Und seit 2 Jahren wird es schlimmer. Ach, das ist eine Krankheit, die... ja, progressiv, die fortschreitend ist. Die fortschreitend ist, mhm. Und, ja? Nee, erzähl mal weiter. Vor 2 Jahren war es dann so weit, dass ich keine Lust mehr bekommen habe, mhm. weil die Lungenmuskulatur schwächt sich mit ab. Mhm. Und dann bin ich, aus Zufall war ich in einem Krankenhaus im Saarland, mhm. weil ich auch Nierenprobleme habe, Nierensteine, mhm. durch die Krankheit. Und zufällig haben die mich dann notverlegt in eine Lungenklinik, mhm. was auch meine Rettung war. Dort wurde ich dann künstlich beatmet, mhm. mit einer Maske. Ich war dann in die Intensivstation. Mhm. Wie ist denn das jetzt mit der Atmung? Kannst du normal atmen? Ja, ich bekomme ab und zu Atemnot. Mhm. Seit Sauerstoff habe ich seit 91 mhm. und künstlich beatmet werde ich zurzeit nur über Nacht seit 95. Ach so, du hast in der Nacht ein Gerät neben deinem Bett stehen? Ja. Und da musst du dir irgendeine Maske aufsetzen? Eine Nasenmaske, mhm. macht meine Mutter dann alles. Du lebst mit deiner Mutter ich zusammen? Ich lebe mit meinen Eltern, ja. Bei den Eltern, mhm. Das bedeutet, dass du dass du normal gar keine Nacht verbringen kannst, immer angeschlossen an ein Gerät. Ja, aber seit ich das Gerät habe, schlafe ich durch. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Macht das nicht toll einen Lärm, so ein Beatmungsgerät? Nee, überhaupt Nein. nicht. Überhaupt ich nicht? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Was ist das für ein Gefühl, wenn du die Maske aufsetzt? Pustet das irgendwie Sauerstoff in dich rein? Oder? Das pustet die Luft in meine Nase rein. Mhm. Und das ist ein Gefühl, als ob ich wiederlebe. Also was? Als ob ich wieder aufleben würde. Wie aufleben würdest. Mhm. Also ich kann dann richtig Druck erlassen, mhm. mich entspannen und die Maske mhm. übernimmt dann alles für mich. Du bist dann aber sehr viel auf die Hilfe von anderen Menschen, jetzt in dem Fall auf die Hilfe von deiner Familie, deinen Eltern angewiesen. Ich bin auch meiner Familie dankbar. Mhm. Ja. Sie steht voll hinter mir. Mhm. Meine Eltern, meine Schwester, sie wohnt hier. Mhm. 2 Stunden weiter. Mhm. Ich war verheiratet mit Familie. Hast du denn, konntest du überhaupt irgendwann mal eine Ausbildung machen? Eine Ausbildung? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ja. Und bist in einer Behindertenschule. Und bist dann seither aber auch eigentlich tagsüber immer zu Hause? Ja. Mhm. Wie vertreibst du so deine Zeit? Fernsehen gucken? Das ist alles, was ich habe. Aber du kannst doch den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ja, was soll ich machen? Ich bekomme keinen Job. Mhm. Ja, ja, so mit Lesen, wäre doch auch möglich, oder? Ja, lesen, aber ich kann mich nicht gerade hinsetzen mhm. und ein Buch halten, das fällt mir sehr schwer. Weil du kannst dich nicht gerade im Rollstuhl hinsetzen? Nein, ich habe einen speziellen Rollstuhl, mhm. dann kann man sich auch gerade hinsetzen, mhm. aber mit einem Knopf kann man zurücklehnen, dass man so in einem Lesestuhl liegt. Ich verstehe. Mhm. Kannst du denn zum Beispiel alleine essen? Nein. Bitte? Auch nicht. Und seit 2 Jahren auch nicht mehr im Sitzen. Auch nicht mehr im Sitzen. Zum Essen muss ich aufs Bett gelegt werden. Aha, ja. Camille, jetzt muss ich was fragen. Du bist eine junge Frau von 26 Jahren. Du verfolgst wahrscheinlich auch meine Sendung öfters. Ja, öfter. Ne? Hier wird ja über alles Mögliche geredet. Und wenn du viel Fernsehen guckst, dann kennst du all die ganzen Lebensangelegenheiten, die die Menschen so beschäftigen, auch. Ne? Ja, ich bin am besten von der Familie aus. Ja, ganz genau. Kommen da nicht manchmal so Sehnsüchte in dir hoch? Ich möchte vielleicht auch irgendwie ein bisschen normaler leben oder einen Freund haben oder sowas. Wie denkst du darüber? Selten. Selten. Weil, wie gesagt, meine Familie steht hinter mir. Mhm. Wir fahren auch fast jedes Jahr in Urlaub. Mhm. Nach Italien, Heimatstadt. Mhm. Also Heimatstadt, sind wir hier geboren. Wo die Familie halt herkommt. Fühle mich aber dort wohler wie hier. Warum? Weil es wärmer ist, oder? Die Menschen sind offener. Sind offener. Welche Heimat, wo ist das? Wo liegt das genau? Sizilien. In Sizilien. Ja. Wie toll. Ja. Die Menschen sind offener. Ich habe dort mehr Freunde wie hier. Mhm. In meinem Alter, wo ich hier überhaupt nicht habe. Du hast überhaupt keine Freunde hier? Nein, also nur wenn, dann Cousinen, aber die haben auch keine Zeit. Hm. Hast du schon mal so ein Gefühl in dir gespürt, wie verliebt sein? Ja. Und wer war das, wenn ich das fragen darf? Immer in Urlaub, immer in Italien. Immer in Italien? Ja. Und was ist daraus geworden? Das war nur meinerseits immer. Hm. Waren das, war das behinderte Männer? Und nicht behinderte Männer? Mhm. Das Problem ist halt auch nur, ich kann nicht mehr außer Haus. Mhm. Weil seit ich diese Beatmungsmaschine habe, habe ich Angst, die Wohnung zu verlassen, ich könnte draußen ersticken. Ich verstehe. Das heißt, dass du noch mehr gehandicapt bist. Ne? Ja. Und aber du kannst damit ganz gut umgehen. Das ist nicht für dich, dass du jetzt denkst, mein Gott, was bin ich gestraft, dass ich vielleicht einen Freund... Nee. Hat diese Behinderung eigentlich auch, bringt die mit sich, dass du zum Beispiel auch kein sexuelles Empfinden hast? Oder? Nein. Du hast kein sexuelles Empfinden? Doch hast du. Mhm. Und hast du denn da für dich zum Beispiel so eine Lösung gefunden, dass du für dich ein bisschen Spaß mal ab und zu hast? Oder machst du das nicht? Nein. Das machst du nicht. Mhm. Was ist jetzt, so denn, du bist 26 Jahre ja erst alt. Mhm. Was ist so dein Wunsch so für die nächste Zeit? Was möchtest du gerne? Dass es sich nicht verschlechtert. Ja. Dass ich wenigstens noch so weiterlebe wie bis jetzt. Mhm. Ist denn die Chance gegeben, dass es sich nicht weiter verschlechtert? Nee, oder? Nein. Die ist nicht gegeben. Meine Chance habe ich also schon längst verspielt. Von den Ärzten her, als ich damals auf Intensivstation war, da war ich ja erst 24. Mhm. Also ich wurde 24. Ja. Und dann haben die Ärzte unter sich. Aber in meinem Beisein gesprochen, ich hätte eh die Statistik schon überschritten. Mhm. Die Statistik ist eh bis nur bis 23. Mhm. Und das halt in meinem Beisein, ich bekomme ja alles mit. Mhm. Da sind dann Hunde elend. Ja, das war dann ein Schock. Und da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Mhm. Mhm. Ich hätte auch diese Beatmungsgerät damals nur 24 Stunden halten sollen. Mhm. Und dann nur über Nacht. Ich konnte es aber 3 Tage und 3 Nächte nicht absetzen. Camelina, du hast gerade gesagt, dass du gar nicht mehr aus dem Haus kannst. Ja. Bedeutet das denn auch, dass du dieses Jahr nicht nach Sizilien fahren kannst? Ich hoffe nicht. Du möchtest gar nach Sizilien? Ja. Mhm. Kann man dieses Gerät nicht mitnehmen? Doch, ne? Doch, aber ich habe halt unterwegs, ich brauche Strom für das Gerät. Ach, das kann man nicht für unterwegs irgendwie Batterie? Ich habe zwar einen Akku für 10 Stunden. Mhm. Aber die Fahrt dort unten dauert ja mehr wie 10 Stunden. Achso, ihr fahrt mit dem Auto mit der Bahn? Wir fahren im Auto runter. Ja, bis eine weite Reise, ja. Mit dem Reden war dann immer Schiff. Mhm. Aber das dauert halt seine Zeit, bis wir unten sind. Aber das wäre sicher eine Sache, worauf du dich dann doch sehr freuen würdest, ne? Wenn das klappen könnte. Wenn die Fahrt nicht wäre. Mhm. Also ich wünsche dir von Herzen, dass ihr das doch irgendwie hinkriegt, Mensch, mit dem... Ich habe auch eine Therapie hinter mir. Ja. Wegen dieser Angst. Mhm. Was aber nicht viel gebracht hat, weil die Therapeutin war nicht so... Sie hat sich nicht so drum bemüht. Mm, mm. Sie hat nur gesagt, die Therapie, die Angst ist verständigt, berechtigt und das war's. Aber weißt du, was ich auch sehr schön finde, ist, dass du so eine tolle Familie um dich herum hast. Ja, ich würde mich auch gerne bei meiner Familie bedanken. Ja, das ist ganz toll. Das ist ein großer Halt und eine große Hilfe. Sogar die ganz kleinen, meine Nichte. Ja. Die mit 5 Jahren, das kümmert sich schon um mich. Wie süß. Mit 5 Jahren schon? Ja. Das ist aber ganz lieb. Und vielleicht klappt es ja doch mit Sizilien. Das wäre eine tolle Sache. Ich hoffe, ich versuche jetzt eine Verhaltenstherapie zu machen. Planst du? Willst du machen? Plan ich, ja. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Carmelina. Ja, mich auch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke schön. Und dass du noch viele schöne Zeiten vor dir hast. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Dirk, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Dirk. Leg los, was ist dein Thema? Ja, erst möchte ich mal ein ganz dickes Lob an deine Redaktion und an deine Sendung. Dankeschön. Loswerden. Mein Thema ist der offene Strafvollzug. Ja. In dem ich mich im Moment befinde. Aha, warum bist du da? Was hast du angestellt? Ja, Autodiebstahl und Autoschieberei. Autodiebstahl, Autoschieberei. Und zu was bist du? 36 Monate habe ich bekommen. 36 Monate. 36 Monate im offenen Strafvollzug? Nein, ich war da 7 Monate im geschlossenen und bin jetzt seit 8 Monaten im offenen Verzug. Aha, so, seit 8 Monaten. Bis zum Schluss dann, ne? Ja, wirst du dort sein? Ja. Wenn ich Glück habe, bin ich dann 6 Wochen auf Halbstrafe entlassen. Aha. So, offener Strafvollzug. Da stellen wir uns alle so vor, Mensch, die Jungs haben es gut. Das ist wie Hotel. Die haben da ihr Zimmerchen, das ist ganz gut eingerichtet und tagsüber können die machen, was sie wollen. Ist das so? Nein, das ist falsch. Also man muss hier auf jeden Fall arbeiten für die Anstalt oder auch für eine Firma draußen. Aber ihr könnt da dann auch rausgehen, ne? Aus der... Wenn man draußen beschäftigt ist, ja. Mhm. Und als wenn man über die Anstalt beschäftigt ist, darf man halt nur in der Woche einmal für 2 Stunden raus zum Einkaufen. Mhm. Ja, und sonst halt ist man halt die ganze Woche hier drin und darf sich halt hier in dem Geländer aufhalten. Und was ist denn nur der Unterschied zwischen dem offenen Strafvollzug und du hast den anderen ja auch erlebt? Ja, also schon im offenen Vollzug hat man viel mehr Freiheit, weil man kann sich hier frei bewegen, man kann sein Zimmer selber abschließen und... Also du hast ein Einzelzimmer? Nein, ich liege gestern noch mit 4 und heute nur noch mit 3 Mann zusammen. Mhm. Sind die Zimmer denn komfortabler als in dem normalen Knast? Ja, sind viel größer und man kann sich viel besser bewegen. Mhm. Man beköstigt sich hier selber, wenn man das möchte. Man hat also schon hier viel mehr Möglichkeiten. Also es herrscht weniger Drill und weniger Aufsicht. Richtig. Also ist es schon ein bisschen so ein bisschen wie Hotel oder Jugendherberge, kann man das vielleicht so sagen? Ja, ich sag mal wie Jugendherberge. Mhm. Findest du, dass das dir gut tut, in einem solchen Vollzug jetzt zu sein? Ja, gut tut, nee. Ich meine... Wenn man mal bedenkt, dass ich schon 15 Monate meiner Strafe runter habe, bin ich eigentlich geläutert. Bist du eigentlich geläutert? Mhm. Ja. Was hältst du denn? Du bist ja jetzt nur ein Insider. Was hältst du denn überhaupt von dieser Art von Strafvollzug, von offenem Strafvollzug? Findest du das okay oder ist es eigentlich überflüssig? Nee, das finde ich okay. Mhm. Doch, weil man hier halt auch, man fährt am Wochenende in Urlaub, sieht seine Familie, das, was man im Geschlossenen auch nicht hat, da kann man halt nur besucht werden. Also man kann am Wochenende richtig raus? Am Wochenende fast nach Hause. Mhm. Also als Regelverzügler kriegt man dann 21 Tage im Jahr und dann bekommt man, wenn man 9 Monate vor der Entlassung steht, nochmal 6 Tage im Monat Sonderurlaub. Mhm. Also doch, es ist schon okay. Klingt aber schon alles wirklich sehr okay, ne? Ja, es ist okay. Wie ist es denn innerhalb der Anstalt? Was wird dort alles geboten? Gibt es da Fitnessräume? Gibt es da Tischtennisräume und Sportanlagen? Erzähl mal, wie könnt ihr euch da die Freizeit vertragen? Ja, wir haben hier einen Tennisplatz vor der Tür. Mhm. So wie die Wetterbedingungen gerade sind, können wir Tennis spielen. Wir haben einen großen Kraftraum hier, Kraftsport. Mhm. Ja, eine Tischtennisplatte oben. Und das war dann eigentlich schon. Mhm. Also Schwimmbad nicht, ein Swimmingpool. Nee, das fehlt noch. Das fehlt noch. In den Zimmern aber wahrscheinlich Fernsehen und Radio? Ja, alles. Radio, Satellitenantenne, mit allem drum und dran. Alles drin. Und ihr könnt auch eure eigenen Sachen damit reinnehmen? Also dass ich jetzt eigene CD-Spieler oder CDs und so, geht das? Das geht, aber normalerweise jetzt das Handy, mit dem ich telefoniere, das ist streng verboten. Das ist streng verboten. Warum ist das streng verboten? Ja, es also ist von der Verzugsachtung nicht erlaubt, aber es wird in dem Sinne geduldet, also man guckt drüber weg. Mhm. Ihr werdet dann wahrscheinlich auch nicht abends irgendwann zu einer bestimmten Zeit in diesem Raum eingeschlossen, ne? Nee, aber wir werden hin und wieder schon mal kontrolliert, sodass einer dann nachts durch die Räume geht und guckt, ob alle Gefangenen da sind. Was macht man denn in dieser Anstalt so, weiß ich, so abends zwischen 8 und 12 Uhr nachts? Gibt es da Gemeinschaftsräume? Kann man da auf dem Gelände rumschlendern? Wie geht das? Nee, eigentlich so Gemeinschaftsräume gibt es gar nicht. Ja, man sitzt halt bei sich auf dem Zimmer mit seinen Kollegen, guckt Fernsehen, hört Musik, ja, beschäftigt sich oder spielt Tischtennis. Aber man kann auch schon mal zu den anderen Kumpels ins andere Zimmer gehen. Und da ja, das kann man also so wie man will. Man kann also, wir haben jetzt hier drei Häuser, da kann man also komplett, also das ganze Gelände, kann man rund um die Uhr betreten. Ja. Also hört sich ganz gut an. Ich glaube, jeder Knacke, der da reinkommt, kann schon mal ein Kreuz machen, ne? Drei Kreuze machen. Das ist schon mal dann eine recht komfortable Sache. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen das Bild nach außen tragen. Das ist schön. Jetzt haben wir ein bisschen erfahren, was offener Strafvollzug bedeutet. Und dir drücken wir die Daumen, dass du mal rauskommst und dass du gut wieder Fuß fassen wirst. Ja, denke ich. Ich habe schon direkt einen festen Arbeitsplatz, wenn ich rauskomme. Das ist gut. Das ist sehr gut. Soziale Bindungen sind auch da. Prima. Viel Glück, Dirk. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Und tschüss. Ja, tschüss. Jetzt muss ich euch mal kurz einen Fax vorlesen von gestern. Gestern hatten wir unser Thema unerklärliche Ereignisse und da hat mir Peter aus, weiß ich nicht aus wo, geschrieben, ich stehe jeden Morgen mit einem Ständer auf und das ist für mich unerklärlich. Jetzt haben wir noch Annemarie und die ist 69 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Dömian. Annemarie. Jürgen. Ja. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, ich auch. Meine Leidenschaft ist Skatspielen. Skatspielen? Ja. Ich habe schon ein paar Mal angerufen, wenn du gesagt hast, dass eben so Hobbys sind. Ja, genau. Kegeln oder Skatspielen. Du bist mit deinen fast 70 Jahren, darf ich ja sagen, ja, eine richtige Skat-Lady. Ja, genau. Wie oft und wie viel spielst du so in der Woche? Ich spiele in der Woche 2, 3, 4, 5 Mal. 2, 3, 4, 5, fast manchmal 6, 7 Mal. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag und wann wir Sonntag noch. Ist ja für eine Frau ein ungewöhnlicher. Genau. Mit wem spielst du das denn? Ich spiele im Club. Aha. Dann fahre ich zu jedem Dampergall. Da fahren wir dieses Jahr jetzt im März. Ist der Dampergall in Berlin. Da fahren wir weiter nach Berlin. So ein Pokal ist das, ne? Ja, das ist ein Dampergall. Ach, ja. Dampergall. Ich war in Hamburg, ich war in Dienstlagen, ich war in Bobbert, ich war schon fast, also 9 Mal nach der Wende war ich 9 Mal zum Dampergall. Das ist ja schön, das ist ja voll. Hast du denn auch mal was gewonnen? Ja, genau, ich habe 18 Pokale bei mir. Nein, das ist ja 18 Pokale. Ja, 15 erste Plätze, 2 zweite und 1 dritten Platz. Ja, dann bist du aber wirklich mit Leidenschaft dabei, ne? Ja, nur. Aber richtig mit Leidenschaft. Ja, ich war 32 Jahre verheiratet, ist mein Mann leider verstorben. Und er hat mir zum Glück Skat spielen gelernt. Und da hat mein Sohn immer gesagt, Mutti, geh doch mal zum Skat-Turnier. Und seit 1990 bin ich im Skat-Club. Also noch gar nicht so sehr lange, ne? Nee. Ja, ich spiele seit 1968 Skat. Sag mal, wenn du dich dann mit deinen Freundinnen triffst und ihr Skat spielt, wie lange spielt ihr denn dann immer Skat? 4 bis 5 Stunden. Und manchmal sogar 10 Stunden. Nein, das ist ja, ich kann es ja gar nicht glauben. Die Einzelmeisterschaft, die sind 4 Serien, die sind 10 Stunden Skat spielen. Annemarie, so Hand aufs Herz, zwitschert ihr auch schon mal einen dabei? Bitte? Zwitschert ihr auch schon mal einen dabei? Ja, ich trinke meistens Wasser. Ach. Und abends, wenn ich heiße bin, trinke ich nur Gläserrotwein. Also kein Bierchen oder Likörchen dabei? Nee, das ganz nicht. Selten. Höchstens, wenn mal eine Schnapszahl kommt. Wann ist die nächste Damenmeisterschaft? Die Damenmeisterschaft, die war jetzt erst. Da habe ich mich leider nicht qualifiziert. Ach, da hast du dich nicht qualifiziert. Ich spiele aber jetzt im Dampergall. Am 17., 18. März fahre ich nach Berlin. Das meinte ich. Und da drücken wir dir alle die Daumen. Genau. Wir müssen nämlich jetzt Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich muss nochmal große Löwe für deine Sendung. Dankeschön. Das hat mich sehr jede Nacht an. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Genau, ich freue mich auch. Ja. Prima. Tschüss, Annemarie. Tschüss. In der Technik Leo Scholten. Morgen heißt unser Thema, da haben wir ein festes Thema. Es heißt, an diesen Ort möchte ich nie mehr zurück. Was fällt euch dazu ein? An diesen Ort möchte ich nie mehr zurück. Das ist unser Thema morgen bei Domian. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ich wünsche eine schöne Nacht. Bye, bye.